Hey, my pretty friend. You are looking for a German wife? Or you are looking for a German husband? Check out Potato Pool. You are looking for marriage? Come to us. Come to Potato Pool. It's the best. It's amazing. Network for finding a husband or a wife from Germany. Real crowds. Real Kartoffeln for you. 100% real crowds. Check out crowds. Potato Pool. Potato. Potato Pool. Herzlich willkommen im Schaumbad EM-Studio. Wir werden heute nur über die EM reden. Du bist Fußball, bestimmt genauso Fußball. Bist du so abgeholt wie ich? Ich bin Deutschland. Du bist Deutschland. Ich fühle durch mich pumpt schwarzes, rotes und gelbes Zeug durch meinen Körper. Ja, schön. Schwarz, rot, schön. Gelb. Ja. Da lege ich übrigens Wert drauf, schwarz, rot, gelb, nicht gold. Ja. Das ist fucking gelb. Da kann mir keiner irgendwas erzählen. Ja, ist halt einfach günstiger zu drucken. Nee, ich habe noch kein Spiel der EM gesehen. Ich auch nicht. Ja, sehr gut. Dann haben wir ja die richtige Grundlage für den Fußball-Podcast. Da reden jetzt alle Podcasts drüber. Deswegen hier, wir holen euch ab. Hier werden noch über ernste Dinge geredet. Und zwar über die Hitze. Über Wetter, die, genau. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Obwohl, ich habe eben auf dem Weg hierher, als ich wieder leicht anfing zu schwitzen, obwohl ich mich extra noch geduscht habe, bevor wir in die Badewanne steigen. Aber das macht man ja auch so vom Schwimmbad. Ja, ja, das genau. Machst du aus Respekt mir gegenüber. Aus Respekt dir gegenüber, auch wenn ich manchmal hier reinpuller. Aber da habe ich gedacht, da wird heute wieder die dümmste Folge des Jahres, weil Hitze macht ja dumm. Und ich glaube, so die Sommerfolgen von uns, die sind immer ein bisschen dümmer als die sind anderen. Sind die noch dümmer? Ich glaube, die sind noch ein bisschen dümmer. Und außerdem sehe ich in deine verlebten Augen, weil du gerade Urlaub hast, und glaube ich, von einem Hangover zum nächsten wanderst. Ja, deswegen, Urlaub ist die Summe von Katern. Ja, das ist ein Urlaub. Wie viele? Ich habe keinen Urlaub, ich habe ein Sabbatical. Ein Sabbatical. Month. Sabbatical. Ich habe mir einfach den Juni, dachte ich, nehme ich mal frei. Weil Juni ist so ein Monat, in dem sollte man nicht arbeiten. Das ist eine gute Entscheidung. Das gilt in amerikanischen Schulen, ist das gang und gäbe, dass in den Monaten Juni, Juli, August nicht gearbeitet wird. Ah ja. Oder gelernt oder geschülert. Ja. Wie heißt denn das als Schüler? Was macht ein Schüler? Schülern? Schülern, ja. Schülerinnen? Also ich würde gendern. Schülerinnen. Schülerinnen. Ja, das ist, glaube ich, das Verb für in die Schule gehen. Ja, genau. Gebildet werden. Die machen das auch nicht im Juni und ich habe mir das jetzt auch mal als großes, das amerikanische Bildungssystem ist mein großes Vorbild. Das ist schön, ja. Ja. Ja. Deshalb auch ein bisschen dumm heute. Genau. Ja, man muss sich ja auch Vorbilder suchen, wo man sagt, das ist die Messlatte nicht so hoch. Mhm. Also mein Ziel ist immer so kompetent wie Andi Scheuer zu sein. Und das Gute ist, ich kann mich echt ausruhen. Das ist schon geschafft, schon längst wahrscheinlich. Ja, ja, aber macht dir nichts. Na gut, also, du hast keine Erfahrung als Bundesminister für irgendwas, oder? Ja, die hat Andi Scheuer scheinbar auch nicht. Ja. Also, ja. Aber ich meine, du kannst es nicht einschätzen, ob du kompetenter wärst. Nee, nicht in dem Amt, aber ich bin in den Sachen, die ich mache, auf jeden Fall kompetenter als Andi Scheuer in der Sache, die er macht. Ja, okay. Da bin ich mir relativ sicher. Okay, ja. Das geht fast jedem Mensch so. Ja. Und da muss man gar nicht die Presse ranziehen, um zu merken. Ja. Also die Presse schreibt nicht über mein Versagen. Das ist ja Beweisstück A. Hast du schon mal Jean-Paul baut Kacke in der Bild gelesen? Nee. Obwohl die Bild-Zeitung schreibt auch ganz schlecht über Andi Scheuer, weil die haben da irgendwie, ich glaube, der steile These, aber der und Julian Reichelt gehen manchmal zusammen in was besonders verwerflich, richtig verwerflich, also noch verwerflicher als... Auf Abi-Partys. Auf Abi-Partys. Die gehen zusammen auf Abi-Partys. Andi Scheuer und Julian Reichelt zusammen stehen immer auf Abi-Partys und fragen dann immer, und da muss man heutzutage auch fragen, gerade als Minister, wie alt denn die Jungs und die Mädels sind. Ja, er ist ja nicht Bildungsminister. Wird er vielleicht als nächstes in Amerika? In Amerika. Andi Scheuer als amerikanischer Secretary of Education. It's a match. It's a match. It's a totally match. Boom. Ja. Mind equals blown. Ja, wie ist es dir ergangen? Außer natürlich. Ich bin halt die ganze Woche auf Abi-Partys gewesen. Heute auch. Ich wollte auch heute, dass wir mal ein bisschen unser Abi ein bisschen nachfeiern. Okay, wir hatten ja jetzt lang keine Gelegenheit. Zum Prost. Wohl. Ja, Abi, ihr könnt mich alle mal. Der Ernst des Lebens ist vorbei. Genau. Oder was man so denkt als Abiturient. Ja, genau. Alles schon vergessen. Es ist vorbei und wir haben es jetzt geschafft. Ich meine, wir hatten jetzt keine Gelegenheit, unser Abi zu feiern, die letzten 15 Monate, oder? Stimmt, du und ich. Ja. Und wir haben noch nie unser Abi, also wir zwei haben noch nie unser Abitur gefeiert. Auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, aber das spielt ja keine Rolle. Zusammen, ja. Ja, also du und ich, wir zwei genau. Gemeinsam unser Abitur feiern. Das ist schön. Müssen wir eigentlich noch nachholen. Und ich dachte, das ist heute mal ein Anlass. Das machen wir jetzt heute mal. Cool. Machen wir auch zu zweit eine Abi-Band? Nee. Hattet ihr eine Abi-Band? Nein, ich kann keine. Dann bin ich die Abi-Band. Finde ich voll blöd. Wir brauchen schon so ein paar Abi-Sachen. Und du kannst aber die Abi-Streiche machen dann. Die haben mir damals zwar auch viel... dass man in der Schule noch so ein bisschen Scheiße baut. Also die Schule wäre dann jetzt hier das Aufnahmestudio. Ja. Du kannst so lustige Streiche machen irgendwie. Ja, oder einfach so saufen. Alles mit Klopapier zustellen, was man halt so macht. Ja, habe ich in diesem Raum, wo die Toilette ist, da habe ich mehrere Klopapierrollen verteilt. Und Wasserbomben auf dem Boden. Ja. Oder auch das Direktorzimmer mit so Bechern, mit voll Wasser stellen und so. Mit, was wir gemacht haben, war so Heuschrecken. Heuschrecken, ja. Also so eine Kiste Heuschrecken aussetzen im Lehrerzimmer. Ja. Sag mal, ab wann verjähren Straftaten? Abiturstraftaten nie. Okay, dann kann ich nichts erzählen. Ja, diese Flasche, die du der Lehrerin an den Kopf geworfen hast, die dann gestorben ist, das ist verjährt. Das ach, Mord das verjährt. Ist verjährt. Das Mord Totschlag, verjährt. Okay. Ja. Nee, wir haben nur gedacht, es wäre eine super Idee, in diese großen Seifenspender mal so einen China-Böller reinzustecken. Oh. Und die haben dann doch mehr Sprengkraft, als man denkt manchmal. Ja, also der Raum war voll mit schwarzer Seife. Die sind geil. Ja. Jugend. Jetzt klingen wir echt so wie die zwei Typen aus hier Podcast UFO, weil die erzählen immer aus der Schule. Ja, aber bei denen ist die Schule ja auch erst irgendwie 3 Wochen her. Stimmt, ja. Die sind ja erst 9. Ich weiß auch gar nicht, ob das meine Erinnerungen sind oder ob mir nicht mal irgendwann ein Jugendlicher von seinen Abi. Das hast du aus irgendeinem Podcast wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Weil ja. Meine, also ich weiß nicht mehr, was reale Erinnerungen sind und was irgendwelche Rocket Beans Let's Plays sind und was irgendwelche Podcasts sind. Ja, das ist gut, alles wenn man sich so in den Medien auch. Wahrscheinlich denkt auch, wir haben ja ziemlich viele HörerInnen und ja. Da gibt es bestimmt so 1-2 Personen, die denken, sie leben unser Leben, weil sie uns so häufig hören. Gut sein, so, ja. Weißt du noch, die damals, denken, als wir die Söhne von Helmut Kohl waren? Ja. Marion. Marion. Aber das ist mir tatsächlich schon mal irgendwo passiert, da habe ich was erzählt. Ja, ein Kumpel von mir ist neulich das und das passiert und habe das dann erzählt. Da dachte ich, wer war denn das noch? Und dann war das aus irgendeinem Podcast, ist dann jemand anderem aufgefallen. So, ja, den Podcast habe ich auch gehört. So. Oh, das ist auch wirklich unangenehm. Also das ist auf 2 Ebenen unangenehm. Du kannst dabei nicht gewinnen. Entweder denken die Personen, du versuchst coole Stories aus Podcast zu erzählen und so zu tun, als wäre das Kumpels von dir passiert, um dich aufzuspielen. Ja, eigentlich. Das ist unangenehm. Ja. Die Wahrheit ist noch viel trauriger. Du denkst, die Leute aus dem Podcast sind deine Kumpels. Genau, also genau. Und sind sie ja auch irgendwie, also halt einseitig. Ja, eigentlich ist das ja auch ein schönes Verhältnis, gell? Ja. Also ja, also gut für beide eigentlich, weil man muss sich auch nicht zum Geburtstag schenken. Stimmt. Das hasse ich ja am meisten an menschlichen Bindungen, an sozialen Bindungen. Sachen zum Geburtstag schenken. Ich mag Menschen, manche, viele, aber ich will denen nichts zum Geburtstag schenken. Aber ich finde ganz schön, wenn wir Päckchen zu unseren Geburtstagen immer bekommen. Also wir einen gemeinsamen Podcast-Geburtstag einfach ausrufen. Oh ja. Und dass wir dann Geschenke auch bekommen. Stimmt, ja, ihr schuldet uns noch ein paar. Ja. 5 Jahre machen wir das jetzt oder 4. 5 schon, ja. Ja, 4,5, glaube ich. Zum 5. wollen wir aber was kriegen. Zum 5. Geburtstag wollen wir aber mal hier ordentlich beschenkt werden. Aber auch nur typische Geschenke, die man so zum 5. Geburtstag schenkt. Genau. So, keine Ahnung. Eine Hand zum Beispiel. Oder meine erste Karrierebahn. Ja. Ja. Ich weiß noch, als ich 5 geworden bin. So eine Klatschhand oder wie? Da hat meine Oma gesagt, jetzt bist du eine Hand voll. Also 5 Jahre, 5 Finger. Ich habe es nicht gecheckt. Okay, und was? Und habe geweint und konnte nicht schlafen eine Woche lang. Oh Gott. Ja, bis heute bin ich böse auf sie. Die hat es eigentlich nur gut gemeint, habe ich jetzt verstanden. Aber wo du gerade gesagt hast, du hast eine Hand geschenkt bekommen und dann mit deiner Oma anfingst, habe ich schon so ein bisschen Angst gehabt, dass sie dass irgendwie so ein Familiending von euch ist. Ich weiß ja nicht, wie mafiös eure Familienstruktur ist. So. Dass sie dir wirklich so eine menschliche Hand von deinem ersten Kindergarten-Erzfeind oder so... Weißt du, so ein Kindergarten-Erzfeind, cool. Das ist die Hand vom kleinen Timo. Ich habe ihn abgegriffen, weißt du, so. Und dass das so eine Schombardi-Tradition ist in der Familie. Einfach mal die Hände von Erzfeinden. Die hessische Mafia ist die das. Die hessische Mafia. Ja. So einfach von Erzfeinden. Da taucht die ganze Familie auf bei deinem Erzfeind und schneidet einfach mal die Hand ab. So. Das und schenkt die dann. Brutal, aber auch schön. Sagen wir mal so, das ist persönlicher als ein Gutschein. Genau. Ja. Ja. Ja, ist bestimmt noch, was ist so eine Hand wert? Je nachdem, was du damit noch machen kannst. Ja. Also wenn sie frisch ist, also eine wahrscheinlich mehr. Eine plantierbare Hand ist wahrscheinlich sechsstellig wert, oder? Wahrscheinlich, ja. Kann man Hände transplantieren? Ja. Aber es ist schon ein ganz schönes Gefummel mit diesen ganzen Sehnen. Ja, ja. Stell dir mal vor, du bist Chirurg und musst da so eine Hand annähen. Oh, voll der Stress. Also, ich bin jetzt schon genervt, weil das für ein Gefummel ist. Also, wenn ich nur dran denke, kriege ich schlechte Laune. Oh Gott. Deswegen trinken Chirurgen auch angeblich so viel. Also die trinken ja ziemlich viel. Weil es so nervig ist. Ja, stell mal vor, du musst so eine Hand annähen. Du musst ja nicht nur diese Sehne an die Sehne nähen, sondern du musst ja auch noch gucken, dass er was durchlaufen kann. Also ja, du, Adern und das, Knochen. Oh, was ein Gefummel, ey. Ja, es sind ja, also pro Finger hast du 3 Gelenke. 1, 2, 3, ja. Mal 5. Gut, der Daumen hat nur 2. Also 4 mal 3 ist 19 plus 4 ist Pi. Also 3,141. Oh Gott. Finger musst du annehmen. Ich bin... Also ich werde kein Chirurg mehr. Ich habe ja mal als Chirurg gearbeitet. War mir zu nervig. Einfach. Ja. War also nicht anstrengend oder stressig. Es war einfach nervig. Also Props an alle Chirurginnen und Chirurgen. Gut, dass ihr das macht. Ich würde euren Job nicht machen. Nee, einfach nur, weil er nervig ist. Genau, weil wahnsinnig... Also Respekt. Also zum Zunähen käme ich dann vorbei. Vielleicht wäre das ein Job für mich. Na, heutzutage tackert man. Tackert. Ja, ja. Super Job. Den würde ich machen. Also so tackern, ja. Alles erledigt und dann so Jean-Paul. Und dann komme ich kurz mit dem Tacker rein. Tick, tick, tick, tick, tick, und sage dann, gut desinfizieren. Tschö. Als Chirurg würde ich Kölsch reden. Das ist ziemlich klar. Sicher, dass ich als Chirurg Kölsch reden würde. Vor allen Dingen, wenn ich der Tacker-Chirurg wäre. Das ist, da muss man auch einen schweren Dialekt sprechen in solchen OP-Sälen, weil da geht es eh zu wie auf dem Bau. Und ohne schweren Akzenten nimmt der das keiner ab. Stimmt, ja. Ja. Weil Personal hat alles irgendwie einen osteuropäischen Akzent meistens. Die Chirurgen dann halt einen, in Stuttgart jetzt einen sehr schwäbischen Akzent. Kann man sagen, dass Chirurgen die Elektriker des Krankenhauses sind, weil sie so viele Kabel verlegen müssen? Ne, die Maurer eher sind das. Maurer, aber die... Weißt du, dieses ganze Gefummel an der Hand zum Beispiel, so ein Elektriker, wenn er da von so einer Hausleitung ankommt und dann sind da 1000 kleine Kabel. Nee, Elektriker haben einen schwereren Job, das ist stressiger. Okay. Also, wie gesagt, Chirurgen haben einfach nur einen nervigen Job, Elektriker machen den richtigen Job. Okay. Also Props raus an alle. An alle, die da in diesem Sektor arbeiten. Alle, die arbeiten und nicht arbeiten. Genau. Ja. So. Und auch die nur mal so vorbeigehen, an die auch. Und ja. Auch an... Elektriker und Elektrikerin. Das die, stimmt, ja. Ja. Die cool. Wahren Chirurgen. Die Chirurgen der Wände. Die das gefällt mir, ja. Chirurgen der Wände. Du hast... die dümmste Folge des Jahres. Ganz genau. Thema Sommerkleider. Ja. Nächstes Thema. Du bist dran. Achso, wie? Willst du jetzt gar nicht darüber reden? Ja, eigentlich nicht. Nee. Nee, okay. Ich habe was total Interessantes, ist mir letzt auf der Toilette aufgefallen. Wusstest du, dass man mit jedem Vokal lachen kann, aber der Konsonant immer stehen bleiben muss? Ha ha ha, he he he, hu hu hi hi, ho ho ho, he he he, hü hü hü, hö hö hö. Habe ich was vergessen? Nee. Y. Hi hi hi hi hi, oder so? Hü hü hü. Kannst ja auch als Ü aussprechen, ja. Aber es ist Wahnsinn, gell? Also dieses H ist exklusiv. Ja. Also man denkt ja immer, die Konsonanten sind die große Masse, die zählen nichts. Aber im Falle von Lachen kannst du wirklich alle Vokale durchlachen. Aber das H muss eigentlich stehen, weil A, A, A, A ist kein richtiges Lachen. Ja, du kannst auch machen. Ha, ha, ha, ha. Oder he, he, he, he. Also das ist aber nur mit Akzent ausgesprochenes H für mich. Ja, stimmt. Ja, das war zum Beispiel ein Schweizer Lachen. K, K, K, K, K kann man auch machen. K, K, K, K. Ja, aber so lacht keiner. Ki, ja, ja. Ki, ki, ki, ki. So lacht auch keiner. Vielleicht in französischen Comics. Aber können wir uns darauf einigen, dass das H wesentlich wichtiger ist als die ganzen Vokale? H ist ein toller Buchstabe. H ist ein super Buchstabe. Vielleicht sollten wir eine neue Rubrik machen. Aber die taucht nur einmal geile auf. Geile Sachen, die mit H anfangen. Nee, der Buchstabe des Monats, aber den gibt es nur einmal, weil H schon so toll ist. Wir haben den Platz 1 rausgehauen. Ja. H ist einfach am geilsten. Wir machen die großen 1 Buchstaben. Ja. H. Was fängt denn mit H an zum Beispiel? Die großen 1, definiert von Jean-Paul und Peter. Die großen 1 Buchstaben. Ja. Also meiner ist H. Meiner auch. Ach, cool. Nice. Wir haben in die Hände geklatscht vor Freude. Wir haben nicht uns einen High Five gegeben. Doch, können wir mittlerweile machen. Weil wir haben uns gegenseitig einen Handjob gegeben. Genau. Die dümmste Folge. Ja, dumm ist aber, ist dumm das Gegenteil von Intelligenz? Nö, würde ich nicht sagen. Also es gibt dumm, was ist die andere Dimension? Dumm und schlau. Ja, da kannst du dich ja immer rausreden bei so Anti. Zum Beispiel ist Frieden ja auch nur die Abwesenheit von Krieg. Und dumm ist die Abwesenheit von nicht Blauheit. Dumm. Okay. Mach ich ganz einfach. Also dumm ist ja auch, muss nicht wertend sein. Also dumm kann ja auch gut sein. Einen du dummen dumm. Film guckst du dir halt gerne mal an. Ja, du dummer Wichser. Ja, da ist halt eine Wertung drin. Ja. Obwohl, eigentlich auch nicht. Das ist ja das pure sich gehen lassen, wenn du die Handlung an sich. Also nicht das Beste, als ein dummer Wichser zu sein. Ich bin dumm und denkst Wichser. Wenig und kümmerst dich noch um dein körperliches Wohl. Ist doch einfach super. Das stimmt. Ja. Wieso ist das eigentlich eine Beleidigung? Oh, dann muss ich mich entschuldigen bei diesem Mann, den ich auf der Straße neulich dummer Wichser genannt habe. Also was heißt entschuldigen? Ich muss zurücknehmen, weil ich wollte ihm eigentlich Böses. Jetzt habe ich ihm ja Gutes getan. Ja, der ist wahrscheinlich nach Hause und hatte den besten Abend seines Lebens. Auf die Idee ist er noch nie gekommen. Ich hole mir jetzt erstmal einen runter. Und bin dumm. Dumm bin ich sowieso. Ja, mir kam der entgegen und er hat mich dann gebeten, also er war gar nicht, es war ein Autofahren, ich war auf dem Fahrrad. Er kam mir entgegen und hat mich gebeten, doch bitte auf dem Bürgersteig zu fahren. Weil hinter mir der Verkehr aufgehalten wird. Aber er hatte damit gar nichts zu tun. Er wollte nur die Menschen, die hinter mir langsam fahren mussten, retten, glaube ich. Retten vor ihm als entgegenkommenden Verkehr auch eigentlich nur. Also er hat ja auch für die Bremsung gesorgt mit. Und durch sein Anhalten hat er die Situation noch langsamer gemacht. Genau. Und damit war er wirklich, also dumm. Ob er währenddessen ordiniert hat, das musst du sagen. Aber nee, das hat er dann zu Hause wahrscheinlich. Er war schon mal dumm. Ja, ich mag so Menschen sehr, sehr gerne, die mit Sachen nichts zu tun haben, aber denken, also Mansplaining ist ja eine Sache, alte Männer, die denken, sie müssten Frauen erklären, aber so insgesamt Worldsplaining, vielleicht könnte man das auch so nennen. Trafficsplaining. Nee, ich würde nicht nur auf den Verkehr, sondern auch so im Supermarkt Tipps geben zum Beispiel. Ja. Junger Herr, also setzen Sie mal Ihre Mütze richtig rum auf, genau, das sieht viel besser aus. Zum Beispiel, ja. Oder auch... Wollte ich dich übrigens loben, heute hast du richtig rum auf. Dankeschön. Bitte. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen? Hatte ich sie letztes Mal, als wir uns gesehen haben. Nein, nie. Aber ich drehe sie auch gerne mal um, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin ja alter Skateboarder und ich habe hier Over the Top geguckt. Und du bist seit 1940 geboren. Ja. Sag mal, kennst du Over the Top, den Film, wo Sylvester Stallone immer Arm drücken muss? Kenne ich nur aus Nine-Gag, glaube ich. Okay, weil da dreht er nämlich immer vorm Kampf die Mütze so. Und das ist sein Markenzeichen. Also er hat die Trucker-Cap immer normal an, aber wenn er einen Armdrückkampf hat, dann macht er sie so. Macht Sinn, vielleicht bleibt man da hängen, dann am Schirm. Vielleicht könnte ich mir das als Tradition auch für den Podcast, weißt du, dass ich so 100% da bin, wie Sylvester Stallone in Over the Top, dass ich vorm Podcast meine Mütze, also sobald du sagst, soll mal aufnehmen, dass ich die Mütze umdrehe und dann bin ich voll da. Ja, kann man, als würden wir uns das merken können bis nächstes Mal. Vor allen Dingen bist du dann ein bisschen genervter, weil ich die Mütze dann so rum habe. Ja, ich denke, wie säufst du rum? Und dann rede ich noch die ganze Zeit Kölsch und dann ist die Folge total vergiftet. Ja. Wollen wir eigentlich mal Horst Lichter einladen? Der hat schon dreimal angefragt, aber ich halte den ja für einen alten Fummeloper. Ja, machen wir dann mal. Ist ein Hetero-Fummeloper, oder? Also der befummelt nur Frauen. Ja, ist halt ein bisschen touchy. Podcast nicht. Ja, ist ein bisschen touchy. Und ich finde es auch nicht schlimm. Nee, egal. Horst Lichter dürfte dich anfassen. Na, nee, ja. Okay. Nee. Okay. Ich habe es mir nochmal überlegt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 auf gar keinen Fall ist und 10 unbedingt. Ja. dürfte dich Horst Lichter, wie dürfte er dich auf der Skala anfassen? 1 auf gar keinen Fall, 10. 2. Okay, weil du hast eben auf gar keinen Fall gesagt. Das wäre ja die 1 gewesen. 1 meine ich ja. Ja, okay, gut. Siehst du, die dümmste Folge. Jetzt habe ich die auch. Hitler dürfte, hätte, also man muss ja irgendwie abstufen. Ja. Lichter wäre nicht so schlimm wie... Achso, du brauchst, du, aber es war keine, jetzt wurde ganz nerdig, aber jetzt für die Methodenfreaks, es war ja keine Ranking-Skala, sondern nur eine Rating-Skala. Also du musstest gar keinen Vergleich anstellen zu anderen Items. Ja, aber trotzdem will ich, falls, also es gibt ja die Möglichkeit, dass du jetzt gleich kommst und auf welcher Skala würdest du da Goebbels eintragen? Oder, ja, und dann bist du in der Falle. Oder ja. die Bäckerin? Ja. Goebbels wäre auch so ein ganz fieser Fall für dich, weil der ist ja Nazi und Rheinländer. Oh Gott, ja. Weißt du, der Goebbels hat ja wirklich so geredet. Der Krieg, hat er immer gesagt. Adolf, soll ich noch ein bisschen Werbung für Dritte Reich machen? Glaubst du, er hat sich getraut, so vor Hitler zu reden? Meinst du, weißt du, ob die zwei auf Perdu, die waren auf Perdu, oder? Ne, Hitler war mit wenigen Leuten Perdu, aber mit ein paar, also mit Speer war er Perdu. Okay. Und mit den ganzen. Weil er so schöne Gebäude gemacht hat. Ja. Und weil er auch erst 19 war oder so. Ja. Wahrscheinlich, oder? Speer war. Speer. Ah ja, stimmt. Wahrscheinlich hat Hitler 14. ihn auch geduzt und irgendwann, weißt du, Speer so ganz unangenehm. Ah, der Herr Hitler duzt mich immer. Ich duze jetzt einfach mal zurück. Ich probier's jetzt mal. Sibylle, ich mach's heute. Sibylle, also heute duze ich den Herrn Hitler zurück. Und dann aber auch so ganz schwitzend, weil die Konsequenzen sind im Dritten Reich. Albert! Ja. Adolf. Aber das, die Konsequenzen im Dritten Reich waren ja noch größere. Also den Führer duzen. Ja, vergessen ja heute ziemlich viele AfD-Wähler, dass so ein starker Führer auch ganz schlecht für dich selbst ausgehen kann, wenn du einen kleinen Fehler machst. Also ja, stimmt. Du duzt den Führer nicht mal einfach so zurück. Ja. Aber das ist wirklich eine gute Frage. Gab es darauf eine Strafe, den Führer zu duzen? Also stand das irgendwo niedergeschrieben? Wahrscheinlich nicht. Wie ist denn das überhaupt? Wäre eigentlich schön, wenn er niedergeschrieben wird. Der Führer gehört nicht geduzt. Außer er bietet außer von es ihnen Albert an. Und Eva. Eva. Und dann hier diese Blondie. Blondie durfte ihn auch. Ja, die konnte ja nicht sprechen. Die war ja ein bisschen dumm. Ach so, konnte Blondie gar nicht sprechen. Nee. Okay. Hitler, für, irgendwas wollte ich gerade Schlaues noch beitragen. Hitler, Goebbels. Der, also Goebbels dürfte mich nicht befummeln. Das, um das jetzt abzuschließen, die Fummelei. Darf ich dich mal befummeln? Nein, Herr Goebbels. Ah, du hättest vor Respekt, wusste ich gar nicht, dass es so viel. Ja, doch, wenn man, das machen wir Deutschen so. Wir siezen uns, wenn wir auch ein gewisses Alter. Leute. Ja, aber weil ich habe dich ja gerade geduzt. Also ich hätte. Ja, aber du bist ja auch ein ekelhafter alter Nazi. In deiner Rolle jetzt gerade. Ja, in meiner Rolle. Wieso machen wir eigentlich schon wieder Rollenspiele? Das ist wirklich die dümmste Folge. Wirklich die weil dümmste du Folge. Immer dein komisches Rheinländisch raushängen lässt. Ja, aber nur um dich zu provozieren und dich aus deiner Katerhöhle rauszulocken. Um dich aus deiner Kater. Ich hätte, glaubst du, Josef Goebbels um die Nazis? Wieso reden wir heute? Wer ist dein Vorname gerade? Wieso reden wir eigentlich heute so viel über Nazis? Das ist die Hitze. Macht das Hirn halt dumm. Meinst du, weil im Rheinländischen sagt man auch gerne mal zu Josef Jupp, glaubst du, die Bekannten und Freunde von Josef Goebbels haben ihn Jupp genannt? Glaubst du, der hatte Bekannte und Freunde? Stimmt. Weil Goebbels war... Der war schon... Ich bringe die oft durcheinander, Göring und Himmler und wie sie. Also waren. Goebbels war dieser kleine Giftzwerg mit dem Hingebein. Ja, der Giftzwerg war es, genau. Mit Martha, weißt du, Führerbunker. Ja. Und Propaganda. So, ich schläg die Kinder mal alle schlafen. Nee, aber ich hatte gerade irgendwie Himmler die ganze Zeit in meinem Kopf mit dieser hässlichen Brille und dieser Mütze. Vollbart. Den verwechsel ich immer mit Hans-Georg Maaßen. Ja, genau. Das kann man aber auch mal vergessen. Ja, verwechseln. Also gleiche Brille, deswegen Himmler, Hans-Georg Maaßen für mich eigentlich. Himmler und Maaßen, stimmt. Habe ich mir heute sogar noch notiert. Das ist noch eine gute Sache für vor der Pause. Das ist nämlich das harte politische Thema. Ich bin tatsächlich drüber gestolpert, dass es eine Facebook-Gruppe gibt, die Hans-Georg Maaßen für Kanzler heißt. Also die Gruppe heißt Hans-Georg Maaßen für Kanzler. Mehrere Kanzler, plural dann. So heißt die Gruppe. Und da habe ich mich auch gedacht, das ist halt ein bisschen doof, wenn man so rechtspopulistisch bis rechtsextrem ist und man will unbedingt keine Anglizismen verwenden, weil es funktioniert sehr gut for President, aber funktioniert halt schlecht für Kanzler. Als Kanzler könnte man zum Beispiel sagen, nur ein kleiner Tipp an die rechtsextremen Maaßen-Fans da draußen. Für das Kanzleramt. Für das Kanzleramt oder Hans-Georg Maaßen als Kanzler oder soll Kanzler werden. Also ihr müsst da schon, wenn ihr aus dem Englischen übersetzt, reicht manchmal Google Translate dann doch nicht aus. Also für Kanzler ist einfach falsch. Also nochmal an alle Rechtsextremen da draußen, wenn ihr so eine Gruppe macht, verschandelt bitte die deutsche Sprache nicht so. Das ist ganz ja, genau. Das, das, machen, ja nicht so. Das machen wir Grün-Links-Versifften schon genug mit unseren Sternen. Also nur weil hier dieser unser Heimatkanzler sagt, der Maaßen ist ein toller Typ, kann man das auch in Frage stellen. Aber darüber will ich gar nicht reden, sondern es geht einfach nicht Hans-Georg Maaßen für Kanzler. Und ich würde jetzt auch aus Protest tatsächlich, wen hassen denn so Rechtsextreme am meisten? Ich möchte jetzt nicht Annalena Baerbock so sehr in den Fokus nehmen. Wen hassen sie denn noch mehr? Wer ist denn so eine linke Person, wo die Rechtsextremen alle geschlossene Hass drauf haben? Boah, eigentlich Angela Merkel. Ja, aber nee, ich suche eine linke Person. Ja, ja. Sarah Wagenknecht ist auch nicht wirklich links. Nee. Ich suche so jemanden, wo sich... Gibt es so einen rechtsextremen Kanon? Böhmermann wäre gut. Ja, also ich würde jetzt aus Protest, wenn ihr diese Gruppe nicht umnennt, gibt es übermorgen eine Gruppe bei Facebook, die Hans-Georg Böhmermann für Kanzler. Für Kanzler. Wie heißt der Böhmermann eigentlich nochmal mit Vornamen? Hans-Georg. Ja, stimmt. Ja. Hagi. Hagi Böhmermann vor Kanzler. Für Kanzler. So wie für Kanzler. H.P. Kerkeling heißt der Hans-Peter. Der heißt Hans-Peter, ja. Wahnsinn. Teilt sich übrigens den Namen mit H.P. Baxter. Dem Scooter-Schreihals. Ja. Aber trotzdem, bin nochmal darüber gestolpert. Ich meine, es ist ein leichtes Ziel auch. Also Grammatik und Rechtschreibung und vor allen Dingen die Satzzeichen an die richtige Stelle setzen, ist nicht die Stärke der Rechtsextremen, nee. Deutschen Bewahrer der deutschen Kultur, das ist ein leichtes Ziel, aber nur weil ich nicht vor President oder vor Kanzler, was komisch klänge, aber könnte ich machen, würde aber eher Kanzler machen, aber machtet euch nicht so einfach, denkt nochmal kurz drüber nach, bevor ihr in eurem Hass in die Tastatur hackt, um hier den, darf man... Ich meine, die Titanic hat, stimmt, ich darf alles sagen, den Baby Himmler. Baby Himmler. Maaßen ist Baby Himmler. Ja, die Brille ist noch ein bisschen kleiner. Ja, stimmt. Und, er ist auch noch ein bisschen kleiner. Er ist ein bisschen kleiner. Vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, ja. Maaßen ist gar nicht so klein. Ich bin echt beruhigt, dass der Maaßen so lange Präsident des Verfassungsschutzes war. Da kann man sich doch richtig freuen, kein oder? Kein Wunder, dass es so gut läuft. In ja. dem, ich also, glaube nicht, dass die Strukturen... Wirklich gut abgeschirmt gegen rechtsextreme Gewalttäter in der Bundesrepublik. Ja, da sieht man so Maaßen in Thüringen da rumhampeln und komische Sachen sagen. Da fragt man sich, warum sie den NSU so lange nicht gesehen haben und gedacht haben, das wären die Dönermorde, hat die Bild ja damals getitelt. Die Dönermorde. Ja, die bringen sich ja selbst oben irgendwie. Ja, kriminell. Also Mafia, kurdische Mafia. Und Hans-Georg Maaßen saß in seinem Büro so lalalalalala. Ich habe da wieder so einen Informanten, also da hat sich so eine rechte Terrorzelle. Nein, der saß nicht lalalalala mit den Ohren zu, sondern eher so, oh Vorsicht, dass hier meine Kumpels Uwe und wie heißt die Frau? Peter. Beate. Beate. Ja. Uwe und Beate, dass die gut geschützt sind. Komm, wir geben denen mal einen Tipp. Das war die kurdische Mafia. Ja, oder der war ja befreundet mit denen. Stimmt, ja. Glaube ich. Vielleicht. Möglicherweise. Vielleicht hat er aber auch wieder die klassische Hufeisentheorie ausgepackt. Wir haben da, also Herr Maaßen, wir haben da wirklich Hinweise auf eine rechtsextreme Terrorzelle. Aber es gibt auch linksextreme Terrorzellen. Schauen Sie mal erst danach. Und Hans-Georg, Herr Maaßen. Also die Hinweise bei der Rechten sind sehr konkret. Ja, aber es gibt auch Linksradikale. Gucken Sie die mal an. Es gibt auch Linksradikale. Ja. Ja. Ja, aber Herr Maaßen. Also wir könnten die verhaften. Ja, aber es gibt auch Linksradikale. Schnappen Sie die doch mal, bitte. Was war das? Antisemitische Straftaten in Sachsen-Anhalt oder eines dieser sächsischen Bundesländer. 300 rechtsmotivierte und 4 religiös motivierte, also von muslimischer Seite motiviert. Ja, aber es gibt auch muslimische Straftaten. Ja, genau. Das ist ja alles importiert. Das sind ja die Moslems, die den Antisemitismus mitbringen. Also Leute, vielleicht nochmal ein bisschen mehr, also ich richte mich jetzt weniger antisemitisch sein. An die Gruppe Hans-Georg Maaßen für Kanzler. Es funktioniert nicht so richtig gut mit dem Übersetzen und auch die Hufeisentheorie ist mittlerweile widerlegt. Vielleicht solltet ihr mal andere Scheiße als eure Internetgruppen lesen. Oder ihr überlegt euch irgendeine Zahl, die so ähnlich klingt wie für. Also, was weiß ich, Obama vor mit der Zahl vor. Ah ja, vielleicht. President sozusagen. Ja. Eine deutsche neuen Kanzler. Ja, oder auch, um eure Gesinnung direkt auszudrücken, Hans-Georg Maaßen, 88 Kanzler. Ja, oder 18 Kanzler könnt ihr auch nehmen. Ja. Dann weiß eure Gruppe auch besser Bescheid. Die können mit Zahlen besser. Also aber keine dreistelligen Zahlencodes verwenden. Das wird zu kompliziert. Zweistellige Zahlencodes, dann holt ihr alle mit. Genau. Ja. 1, 3, 1. Ganz ausgemaßen. 4. Ja. Achab. Aber wir müssen jetzt mal den Buchstaben H, den wir vorhin so gelobt haben. Mit welchem Buchstaben fängt Hans-Georg an? Hans-Georg Maaßen, ja. Ja, mit H. Ja. Also H ist doch nicht so geil. Ja, da muss man mal... Sonst fangen nur gute Wörter mit H an. So wie sonst keins. Unser Papa, Helmut Kohl. Helmut. Ja, war Heinz auch Peter. Jetzt nicht so gut. Aber H.P. Baxter, aber auch der hat manchmal komische Sachen gesagt. Ja. Irgendwas Gutes mit H, irgendwas Gutes mit H. Das, wenn dir was Gutes einfallen würde. Adolf Hitler fängt mit A an. Ja, gut, aber Hitler. Nein, der fängt also, mit A. Adolf Hitler. Okay, also das folgende H beim Nachnamen sonst, zählt nicht mehr. Nee, das ist immer nur der erste Buchstabe. Ah, okay. Aber was Gutes mit H? Hitzefrei. Hitzefrei. Hitzefrei, super. Wir machen jetzt mal kurz 5 Minuten hitzefrei. So wie die Pupils in the United States of America. Genau, wir machen jetzt 3 Monate zu. With a new school counselor. Und mit diesem Gedanken schicken wir euch in die Pause und ihr hört einen coolen Beat. Genau, und wir kommen dann im September wieder. Für euch vergehen aber nur ein paar Sekunden. Genau, aber der Gedanke für die paar Sekunden ist Andi Scheuer. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und... auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen. Also. Aber jetzt ist der Arjen Robben da und jetzt, ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich glaube noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich glaube noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich glaube noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich glaube noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Hey, willkommen zurück aus dem Sommerurlaub, aus den Sommerferien. Ich hoffe, ihr seid braun geworden, habt Sand in euren Geschlechtsorganen viel auch gesammelt und auch in euren Socken. Und dann, wenn ihr im Winter wieder oder nächsten Sommer dann diese Sommersocken wieder rausholt, ist da noch Sand drin vom letzten Sommer. Das ist auch so ein typisches Podcast-Thema. Ja. Weil das sind so alltägliche Beobachtungen, ja, die man immer... Kennst du auch, wenn du einmal den Rucksack am Strand dabei hattest, dann hast du den Strand für immer dabei. Ja, oder im Ohr. Im Ohr, ja. Ich war mal beim Ohrenarzt und der hat dann mein Ohr behandelt. Ich hatte eine Innenohrentzündung, irgendwas. Medizinisches Problem in meinem Ohr drinne. Ja. Und dann hat er mich gefragt, waren Sie am Strand in letzter Zeit? Ich so, boah, weiß nicht, vor einem Dreivierteljahr. So. Ja, wo waren Sie denn? Der ist ganz schön weiß und fein. So, oh, das war Mexiko. Das ist 6 Monate her. Also nach 6 Monaten hat der noch Sand in meinem Ohr gefunden. Ja, und manchmal können sich da auch Sachen im Ohr festsetzen. Ich habe so ein bisschen Sorge, weil ich noch nie lange Zeit nicht beim Ohrenarzt war. Ich glaube schon Dekaden. Ja, da geht man auch nur hin, wenn man ein Ohrenproblem hat. Aber dass irgendwas da in meinem Ohr drin ist. Also, da ist ein Haufen Gerümpel drin. Ja, Ich würde mir die eigentlich gerne mal einfach durchkerschern lassen, sozusagen. Ja. Das ist ja ein Problem, diese Ressource Sand ist ja ein Problem. Ja, da also kannst du mit... Die wird weniger, also es geht aus, so wie Erdöl und so weiter. Sand ist wirklich problematisch, weil es in der Bauindustrie viel benutzt wird. In deinem Ohr könnte man aber noch so ein Hotel bauen, mit dem Sand in deinem Ohr. Ja, irgendwann werden die Ohren angezapft, weil der Sand so knapp geworden wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich, jeder Bundesbürger... Dann sagt Andi Scheuer, das ist nämlich so Infrastruktur. Ja. Dann wird Andi Scheuer, an den ihr eben in der Pause gedacht habt, Andi Scheuer sagen, alle Deutschen bitte mal zum Ohrenarzt, wir müssen Sand sammeln. Hoffentlich geht er nicht nach Amerika. Über den Rhein. Ja. Als Secretary. Bis dahin ist er wieder da. Ja. Der wird sich da das macht er nicht lange. Andi Scheuer macht es nicht mehr lang. Wie auch immer. Was wir noch abhaken müssen oder was ich noch, was mir ein Anliegen ist. Ja, wir hatten ja letzte Woche, war es die Folge für gebärende Menschen. Stimmt, ja. Genau. Wir haben, unser Podcast hat mehrere Kinder gesund zur Welt gebracht. Mehrere? Kinder. Mehrere, ja. Zwillinge oder wie? Nee, verschiedene. Ach verschiedene so, Mütter. Okay. Hast verschiedene. Du Feedback bekommen? Nee, dazu von nicht, Gebärden. Aber ich habe, doch, ja. Ja, ja. Okay, cool. Also die, unsere Social Media Abteilung. Okay. Aber es wurden mehrere Kinder dank dieses Podcasts erfolgreich geboren. Geboren, ja. Also gezeugt. Gezeugt? Wahrscheinlich nicht. Nein, um Gottes Willen. Glaubst also, du, es gibt Menschen? Moment mal, ich würde auch kurz eine Bitte an alle HörerInnen. Hört uns bitte niemals, wirklich niemals, wenn ihr sexuellen Verkehr habt. Ich möchte nicht im Hintergrund laufen, wenn ihr, also wenn ihr jetzt gerade miteinander so langsam anfummelt oder so, macht uns aus bitte. Macht einfach aus. Also dann von mir aus Netflix, wenn euch auch der Rhythmus der Musik zu viel beeinflusst. Und ihr die ganze Zeit irgendwie Converge hört oder sonstigen schnelles Geknüppel. Das Bums kann stören, halt. Bumsmusik. Aber bitte, bitte, bitte kein Sex während Schaumbad. Also und auch nicht dann unmittelbar danach. Und also nicht jetzt eine Folge hören und dann danach bumsen. Oder bumsen und dann direkt danach. Weil das ist mir dann auch noch zu nah dran. Nee, das ist mir egal. Ich möchte nur nicht, dass während anderer Leute Sex meine Stimme im Hintergrund dudelt. Also ich möchte keine stimmliche Bekleidung von Sex sein. Ja, vielleicht finden Leute deine Stimme so erotisch. Dass sie auch dann fühle ich mich noch so umso benutzter sogar. Also ich möchte einfach nicht. Das ist die Gefahr, wenn man einen Podcast macht. Der wird viel während dem Sex gehört. Warum auch immer. Das ist der Dirty Talk des neuen Jahrtausends sozusagen. Die Marktforschung hat ja auch wirklich ergeben, dass unser Podcast für einen Sex-Podcast gehalten wird. Ein Erotik-Podcast. Wegen Schaumbad, ja. Das klingt einfach nach Schweinkram. Da klicken die Leute drauf, weil sie denken, hier gibt es erotische, leicht bekleidete Menschen mit glänzender Haut und so Bläschen. Ja. Ich bin eigentlich auch sehr stolz drauf, dass Sex bei uns selten Thema ist. Also wenn dann unser ironischer Analsex, als wir mal Juli die Therapeutin da hatten, da haben wir über die unser Sexleben geredet. Die war, aber sonst reden wir eigentlich sehr selten über Sex. Ich finde, das sollte auch so bleiben. Ja. Wie sind wir drauf gekommen? Weil war deine Frage? Achso, Gebärende, genau. Gebärende Menschen, genau. Also während beim Geburten dürfen wir gerne gehört werden. Ihr könnt uns in jeder Lebenslage mitnehmen, außer beim Sex oder wenn ihr eine Gruppe bei Facebook erstellt, die Thüringen für Hans-Georg Maaßen oder Hans-Georg Maaßen für Präsident. 88 Präsident. Genau. Dann dürft ihr uns nicht hören. Also Sex und irgendwelcher rechtsextremer Kram. Ich weiß, manchmal locken wir die Leute an. Also alle Leute. Wir sind halt einfach wie eine Blüte für die Bienen. Ja, wir können. Ich meine, du willst nicht, dass die Leute bumsen. Ich will nicht, dass die Leute nicht bumsen. Man kann keinem recht machen. Ne? Ja, genau. Ja. Also ich würde gerne, dass ihr jetzt anfangt mit Sex, egal mit euch alleine oder mit den Personen, die bei euch im Raum sind, sofern die volljährig sind und nicht verwandt mit euch. Das ist mir jetzt schon wieder fürchterlich unangenehm. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch unsere Erziehung als Kohlsöhne. Weil bei Helmut und Hannelore hattet ihr, als wir aufgewachsen sind, auch, ich glaube, nie mehr gescheppert. Kann man so sagen. Papa war ja nie da, um uns zu verprügeln. Genau. Der musste ja Kanzler. Also ich glaube, bei Helmut hat es schon gescheppert. Bei Papa. Der hat mal noch ordentlich, nee, gescheppert meine ich eher Sex. Ach so. Ja. Also ich glaube, Helmut Kohl hatte, Papa hatte auf Reisen, glaube ich, schon noch Einiges weg. Und zwar auch, ich glaube, da gehört sich auch so für einen konservativen Politiker der 80er Jahre in allen Geschlechtern einiges weggehackt. Ja, ja. Aber Mama saß zu Hause und hat uns Tee gekocht. Peter Kamillentee. Und Manfred. Ja. Uns Kamillentee gemacht oder Hagebuttentee, aber immer ohne Zucker. Und hat uns Sommerkleider angezogen. Ja. Ich fand, wir sahen süß aus mit den Sommerkleidchen. Finde ich auch. Ja. Da haben wir auch in unsere nette Familie, unsere Familie mitgespielt oder so. Egal. Achso, diese Sendung. Unsere Serie. Mhm. Weißt du, was mir neulich passiert ist? Zum zweiten Mal in meinem Leben. Mir ist ein junger Mann hinterhergerannt auf der Straße. Entschuldigung. Halt, stopp. Ich vermute kein Fan. Wahrscheinlich schon, aber okay, darum ging es nicht. Okay. Und dann hat er gesagt, ob ich nicht einen Haarschnitt will. Was? Bitte was? Aber er bietet mir einen gratis Haarschnitt an. Er hat heute Abend irgendeine Prüfung, er war Friseurlehrling und braucht ein Modell. Also, wir brauchen einen Kopf mit Haaren dran. Ich sehe dich ja jetzt unmittelbar an. Ich glaube, du bist nicht mitgegangen. Nee. Nee, was soll denn die Scheiße? Das ist mir jetzt schon zweimal passiert. Vor ein paar Jahren ist mir das schon mal passiert. Weil wahrscheinlich meine Haare so hässlich sind oder so lang. Oder nee, du hast ja eigentlich, also die, also wenn ich jetzt Friseur wäre, wäre ich dir auch hinterhergelaufen. Weil du hast, glaube ich, sehr schönes, dichtes Haar auch. Also ich mag dein Haar. Danke, danke. Aber es hat halt auch gar keinen Schnitt im Moment. Also, ja, es ist halt lang jetzt wieder. Ja, sieht halt ungeschnitten aus. Genau. Und zeitgleich hast du aber schön dichtes Haar und für Männer über 50, also weil wir ja beide sind, auch, also du, da ist ja noch nichts von Geheimatsecke zu erkennen. Na. Ah ja, aber komm. Sie sind schwarz-weiß auch, weil wir so alt sind, sind die Haare ja schwarz-weiß. Wir selbst werden ja langsam schwarz-weiß. Ja. Naja, aber deswegen würde ich dich auch fragen, mir würde so ein bisschen Angst machen, wenn da kein Friseursalon in der Nähe ist. Also ich würde... Naja, ich war hier im Westen, also alle drei Gebäude ist mindestens 12 Friseursalons drin. Also ich glaube, ich würde mich sogar, wenn ich Zeit hätte, drauf einlassen, aber nur im Salon. Also so nach dem Motto, komm mal mit mir nach Hause und ich schneide dir da die Haare. Das will, und zwar gar nicht, weil ich glaube, der Typ hat irgendwas Illegales vor, das mir einfach zu intim wäre mir das. In irgendeiner... Also ein illegaler Haarschnitt. In der Privatwohnung sitzen und da einen Haarschnitt bekommen, weil der für seine Prüfung übt. Gerne in dem Salon, wo er ausgebildet wird. Ich sollte nicht zum Üben, sondern ich sollte wirklich als Modell... Ach so, da hättest du noch auf eine Bühne gemusst. Ja, oder da wäre dann wahrscheinlich eine Prüferin noch gesessen und hätte das mich beobachtet, wie er mich beschneidet. Mein Haarhaut. Ach so. Am Penis. Wird er in einem mitgemacht bei so Prüfungen? Ja. Sind ja wissen viele Leute gar nicht. Ja. Es geht nicht nur um Haarschnitte, es geht um Schnitte im Allgemeinen. Das wissen viele Leute nicht, die keine Vorhaut haben. Wahrscheinlich, oder? Nee, die noch eine haben. Oder die noch eine haben, ja. Also ich wusste bisher auch nicht, aber jetzt, klar, Schnitte sind Schnitte. Schnitte sind Schnitte. Ja. Eine Briss nennt man das, glaube ich. Ja, vor allem. Das ist dann ein religiöses Ritual. Der macht danach noch einen YouTube-Clip auch, weil das ja auch schneiden. Nee, Tic-Tac macht er. Tic-Tac? In Tic-Tac. In Tic-Tac-Clip. Beschneidung auf Tic-Tac. Bei gerade mal 2 Kalorien. Genau. Okay. Und das dann irgendwie crazy geschnitten und ein paar Emojis noch. Ja, boom, boom, boom. Während die Vorhaut von meinem Penis entfernt wird. Ja, doch, kann ich mir vorstellen. Die App würde ich mir runterladen. Habe ich tatsächlich neulich gemacht. Ich habe TikTok entdeckt. Ja, wir haben uns ja nochmal privat getroffen. Ach, hast du mir erzählt? Hast du mir erzählt? Na gut, dann erzähle ich es dir nicht nochmal, weil du bist der Einzige, der mir zuhört. Nee, ach nee, und die anderen 7000 Leute, denen soll ich nicht erzählen. Ich wollte doch nur transparent sein. Ich wollte nur transparent sein. Aber pass auf, wir machen daraus einfach eine Spontan-Rubrik. Peter testet neue Apps. Das ist die neue. Erzähl unseren ZuhörerInnen mal, wie ist TikTok so? TikTok ist die komplette Scheiße zu 99%, aber 1% ist super unfassbar geil. Lohnt sich dieses 1% TikTok zu installieren? Wenn ihr sehr viel Zeit habt, ja. Also so für den Urlaub ist TikTok zum Beispiel. Im Urlaub, genau, ihr habt ja alle Sommerferien von Juni bis August. In den 3 Monaten kann man mal so eine halbe Stunde am Tag TikToken. TikTok statt Buch, genau. Sagt man auch. Ja. TikTok statt Buch. Buch. Papier. Buch. Ja. Da ist auch ein H drin, ein Buch. Bitte? Da ist auch der Buchstabe H drin, ein Buch. Ja. Ja. Bester Buchstabe. Kribbelt's auf meiner Haare. Haare, sage ich ja nur. Kribbeln auf der Haut. Haut. Auch eine schöne Sache eigentlich. Wie ist das dann eigentlich in so lateinischen Sprachen? Nennt man die lateinischen Sprachen? Also Italienisch, Französisch, Spanisch, Rumänisch, die sprechen ja die Haars nicht aus. Stimmt. Ist es, weil der Buchstabe zu heilig ist? Oder? Ich glaube einfach, dass wirklich aus Respekt Da wird H zum Beispiel an Weihnachten ausgesprochen. Oder wenn jemand Geburtstag hat. Dann zum, plötzlich. Ja, genau. Also nehmen wir mal an, also du bist jetzt zum Beispiel Franzose. Ja. Und heißt Harald. Mhm. Ganz kartoffelig. Dann bist du das ganze Jahr über Harald. Ui. Aber an deinem Geburtstag, weil wirklich ein besonderer Tag ist, sagt jeder Harald. Okay. Das ist so, das H nur, also wenn persönlich was bedeutet oder wenn ein guter Tag ist. Ich glaube auch am Nationalfeiertag von Frankreich wird das H ausgesprochen. Frankreich. Ja, hat auch ein H hinten. Nee, an dem Nationalfeiertag wird H in der ganzen französischen Was Sprache auf einmal benutzt. Was ist der Nationalfeiertag in Frankreich? Quizfrage, 7 Milliarden Euro gebe ich dir sofort, wenn du es mir sagst. Korrekt. Welches Datum? Ja. Das ist halt doof, weil Frankreich hat nie Independence Day zum Beispiel gedreht. Also gedreht den Film, wo uns die USA vor den Aliens retten und auf einmal ein internationaler Feiertag wird. Deswegen kann man sich den 4. Juli merken, dank der US-amerikanischen Propagandakino aus Hollywood. Aber Frankreich. Ich weiß es auch nicht. Achso, du weißt es auch nicht. Nee, keine Ahnung. Irgendwas. Aber die haben Nationalfeiertag. Ja, die haben doch auch Revolutionstag, oder? War das dann? So wie in Deutschland ist ja der 5. Mai der Feiertag. Oder der 9. ist ja der Nationalfeiertag. Ist das nicht der Tag der deutschen Einheit? Als die Wehrmacht kapituliert hat, das ist doch logischerweise der Feiertag in der Bundesrepublik Deutschland, oder? Ja, Tag der Befreiung fände ich auch schöner als Tag der Vereinigung. Also, oder man könnte sich zwei. Ach, das ist gar nicht der Feiertag in Deutschland, dass der Krieg zu Ende war. Nee. Das ist nicht der. Hä? Das verstehe ich nicht. Wir haben gar keinen Nationalfeiertag, aber wir haben den Tag der deutschen Einheit im Oktober. Was war da? Tag der deutschen Einheit? Ich glaube, da wurde. Ach, das war, als die Wehrmacht kapituliert hatte? Nee. Nochmal. Tag der deutschen Einheit war, als der Urmeter in Darmstadt hingelegt wurde oder so. Also Einheit als Einheitsmaß. Einheit. So, da wurde Meter definiert. Meter. Der Meter. Die Meta-Definition. Der Meter, der Urmeter. Also Metar oder Meter? Der Meter, also als Einheit. Tag der deutschen Einheit. Die Einheit Meter wurde zum ersten Mal definiert. Also nicht der schweizerdeutsche Frauenvorname Meter, sondern der Meter. Ach, schweizerdeutscher Vorname. Ich kannte mal eine, die hieß Meta und dachte. Ich glaube, das ist eher so aus dem Schweizer Raum. Aber weiß ich auch nicht. Es gibt ja auch Peas in Deutschland, obwohl das auch eher ein skandinavischer Name ist. Ja. Also, das darfst du schon machen. Du kannst dein Kind auch. Meter nennen. Meta zum Beispiel nennen. Peta geht das auch? Peta ginge auch. Also nur mit A. Ja? Glaubst du, es ginge? Weiß ich nicht. Ist ja eine Tierschutzorganisation. Könnte verwirrend sein. Aber könnte auch eine weibliche Peta sein. Also. Peter. Also sollte ich mal in meinem Leben Zwillinge bekommen, wo die zweieich singen und die Mädchen und ein Bube. Nur in dieser Konstellation werde ich meine Kinder Peter und Peter nennen. Ganz geil eigentlich. Ja. Andere Version ist ja Petra. Ja, aber das R würde ich weglassen. Ja. Warum heißt es nicht Pedro gibt's, ne? Pedro. Nee, wieso heißt es Petra und nicht Petar? Petar gibt's aber auch. Das ist dann irgendwie bulgarisch. Ach so, okay. Von dem. Männlicher Vorname oder? Männlicher Vorname. Okay, ja. Da muss man mal aufpassen, weil Nikola zum Beispiel im Schwedischen ist ja auch ein Mann. Und im Russischen, Nikola Khrushchev. Ja, stimmt. Nikola Sommer. Nee, keine Ahnung. Cool, also wir haben Namen Russen, abgehakt. Wir wissen jetzt, wo der Tag der deutschen Einheit herkommt. Vom Urmeter. Aber das ist ja echt komisch, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es muss irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, unser Nationalfeiertag. Aber da traut sich irgendwie keiner ran. Seltsam. Komisch, gell? Ja. Das, so ein Nationalsozialismus, erstmal so ein Nationalfeiertag nicht so als Erbe hinterlassen hat. Was war eigentlich davor Nationalfeiertag? Also bis 1945? Was die Nazis angestellt haben? Die haben ja 1000 Feiertage erfunden. Wahrscheinlich haben sie auch irgendwie. Aber so der eine Deutschlandfeiertag, der kein. Hitlers Geburtstag war ja schon so egozentrisch. Weil Kaisers Geburtstag war ein Feiertag früher. Genau, ja. Hitlers Geburtstag mit Sicherheit auch. War Kaisers Geburtstag denn noch ein Feiertag in der Weimarer Republik? Hatten die einen Nationalfeiertag? 1000 Fragen. 17. Juni. Ja. Leute, also, was war eigentlich am 17. Juni? Straße des 17. Juni? Keine Ahnung. Da war doch auch irgendein... Oh Gott, das Leute, es gibt sehr gute History-Podcasts im Netz. Wenn ihr die Fragen beantwortet wollt, haben wollt, schaut, googelt mal History-Podcast. Genau. Weil wir sind es offensichtlich nicht. Da kann ich wirklich einen guten empfehlen. Der heißt Zeitgeschichten aus der Geschichte oder so. Jetzt, komm, jetzt bin ich gerade hier, jetzt empfehle ich es euch auch, weil der ist wirklich gut. Also jetzt, Verbrechen der Vergangenheit. Okay. Von Geo Epoche. Der Podcast-Tipp der Woche. Genau. Verbrechen der Vergangenheit. Also wirklich gut. Wirklich gut. Wirklich gut. Hört ihn euch an. Ich höre ihn bei meiner nächsten Wanderung. Ja. Versprochen. Sehr gut. Du, ich habe noch eine Frage, die ich unbedingt noch mit dir klären will, bevor die Zeit abläuft, auch wenn wir danach deine Liste noch schnell abhaken. Aber durchgeballert. Wir sind ja sehr gut in Tipps. Deswegen. In Podcast-Tipps zum Beispiel. In Podcast-Tipps, aber auch in Vorhersagen. Ach so, meinst du, ja. Und mir kam heute die Frage, weil so sehr vor der indischen Variante, sie haben ja versucht, alles nach Alpha, Delta, Beta Variante, also wer droppt die nächste Variante, also das wäre die Eta-Variante jetzt. Ah, nur nach den Indern ist jetzt genau. Delta? Welches Land, also es wird wieder versucht zu verhindern, dass nach einem Land benannt wird, wird aber dann trotzdem, aber welches Land droppt die nächste Variante? Wir hatten schon im Endeffekt die südafrikanische war sehr groß. Waren ja, Renner. Britische. Die britische, dann die brasilianische, glaube ich. Da war auch so eine, aber die ist, glaube ich, die war die gleiche wie die britische. War, ja, irgendwie so. Dann hatten wir natürlich die indische Variante. Und jetzt die große Frage, wer droppt als nächstes eine coole Variante? Wer ist dran? Europa, Afrika? Ja, das ist gar nicht eigentlich eher traurig, weil also Afrika hatte noch nicht so richtig Corona. Ja. Da geht es jetzt gerade erstmal richtig los. Es ist gerade Südamerika wird gerade zerfressen und ja. Nächster Kontinent ist dann Afrika wahrscheinlich. Deshalb daher wahrscheinlich irgendwas. Ja, und welches Land droppt? Nur als Vorhersage. Nehmen wir... ich kenne keine Länder in Afrika. Afrikanien? Du bist halt... man merkt, dass du deine Kindheit kurze Zeit in den USA verbracht hast. Du denkst wirklich, das wäre ein Land, gell? Ja, mit der Hauptstadt Afrika. Kapstadt. Halt. Kapstadt, so, ja. Weil die Bayern stellen ja immer, also die Bayern Afrikas. Ich einige mich jetzt auf die ghanaische Variante. Okay, ich gehe weiter nördlich, ich nehme die libanesische Variante. Okay, ja. Libanon ist aber Asien. Ja, stimmt. Aber ich darf es ja auch, wir sind ja nicht jetzt... Libanon stimmt. Ist da auf ja. Dieser Halbinsel. Ich hatte mich schon vorher für Libanon entschieden, ja. Okay. Du könntest Tunesien, habe ich mir kurz überlegt gehabt. Nee, aber ich nehme den Libanon. Ghana und Libanon. Ja. Okay, ja, sorry Ghana, ja. Sorry Libanon. Also wir drücken natürlich keine, die Daumen, dass es keine neue Variante gibt, aber so ein Virus ist raffiniert. Der wird eine neue Variante entwickeln und deswegen ist halt die Frage, wer droppt sie. Eine neue Marinade wird er entwickeln. Die Marinade, ja. Und das wird dann die ETA. Wenn ich richtig in der griechischen Zählung bin, ja. Alpha, Delta Beta, kommt. Gamma, Delta, Eta. Zelta. Nee, Eta, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich war nie ein guter Grieche. Ich gucke doch nicht nach. Ja, guck mal bitte nicht nach. Genau. Neulich ist eine Kindergartengruppe hier vorbeigelaufen. Habe ich dir vorhin auf dem Balkon schon erzählt. Ja. Und das war die waren wohl lästig, der Gärtnerin, nennt man ja Gärtnerinnen. Und die hat mich angeschrieben, so, Ruhe jetzt, was ist so, jetzt ist 12:30, ich habe Feierabend. Ach, schön. Fand ich geil. Erklär ein Klassiker, mal. Ja. Vierjährigen so, ja Leute, es ist 12:30, ich habe Feierabend. Hat sie dann auch die komplette Kindergartengruppe, ich glaube, man nennt die wirklich Gärtnerin, aber die haben keinen grünen Daumen, sondern gelb. Farbspektrum, aller Hautfarben Daumen. Also ein... Fleischigen Daumen. Sie haben fleischigen Daumen. Menschenfarbenen Daumen. Ein fleischigen Daumen. Ja. Nennt man den, glaube ich, einfach. Ich fand es geil, dass du Vierjährigen sagst, mit dem Argument, dass sie bitte sich benehmen sollen, weil du jetzt Feierabend hast. Ja, meine Frage ist auch, hat sie die stehen lassen? Also, weil. Ja, ich habe die dann aufgenommen, weil das war direkt vor meinem Haus. Die Kindergärtner, also die Gärtnerin ist gegangen. Und du hattest so eine Kindergartengruppe. Ich hatte 25 Kinder jetzt. Die sind hier jetzt gerade, haben sie auf dem Balkon. Hast du jetzt eine Kita im Endeffekt? Irgendwo? Nee, die sind hier halt einfach. Achso, du hast einfach... Ach, dass die nicht draußen, das hat... Krass, aber die sind arg nett eigentlich. Also die stören unsere Aufnahme nicht. Ja, die sind super süß. Sehr, voll also lieb. Wirklich super. Jetzt, wo ich mich umgucke, da sitzt der... Ja, Mensch, Problem ist, dass ich halt seitdem viele Läuse habe. Klar, aber gut, wenn die Gruppe Läuse hat, hat die ganze Gruppe Läuse. Ja, aber sonst sind sie voll süß. Aber echt brav, mein lieber Scholli. Ja. Alles mir eben gerade. Ich dachte, wären Möbel. Aber die bewegen sich ja auch. Ganz kleine, süße, klebrige Möbel sind das. Aber finde ich auch toll, dass sie sich nicht ins Tonstudio trauen, sondern nur hinter der Scheibe einfach gucken mit ihren großen Augen und kleinen Körpern. Große Augen, kleine Körper. Das, woran liegt das? Sind die Augen einfach von Anfang an schon ausgewachsen? Ich glaube, Augen wachsen nicht so sehr wie der Rest irgendwie. Augen genauso wie ja Ohren einfach das ganze Leben weiter wachsen. Ja, so ein Scheiß. Oder so, auch die Nase. Ja, ich habe neulich mal ein Foto von mir gesehen, das ist 10 Jahre. Da hatte ich eine Stupsnase. Jetzt habe ich voll den einfach Trümmer. Frechheit, Zeug einfach. Wieso überlegen sich Ohren und Nase? Warum macht das mein Penis nicht? Deiner nicht? Nein. Ach so, okay. Der hat weil ich wollte gerade aufzählen. Als ich 7 war, hat er aufgehört zu wachsen. Okay, weil bei mir ist halt wirklich, also die Liste Nase, Ohren, Penis, kleiner Finger. Der ist mittlerweile länger, hier, schau meine Hand, länger als der Mittelfinger. Länger als der Mittelfinger. Mein kleiner Finger, aber nur an der rechten Hand, komischerweise. Mein kleiner Finger wächst die ganze Zeit weiter. Und dein Penis auch? Natürlich. Nicht normal, oder was? Also meiner nicht. Vielleicht zieht sich auch mein restlicher Körper zurück. Also ich kann dann beurteilen. Der sieht dann größer aus. Ja. Irgendwann bin ich eigentlich nur noch... Vielleicht bist du, als du geboren wurdest, warst du so 200 Kilo Wesen. Und jetzt bist du halt runtergedampft auf, was weiß ich, 80, 85 Kilo. Und hast... aber dein Penis ist geblieben von damals. Jetzt hast du halt den Penis von einem 200 Kilo Wesen... Wiegst aber nur, keine Ahnung, was wiegst du, 80, 90, irgendwas da, so in dem Bereich, 40, 50, 13 Kilo, 400? Ein Herr Podcaster redet nicht über sein Gewicht. Ah, okay. Ja. Nee, aber du bist nah dran. Ich schätze mal so. Mit deinen 112. 112 Kilo. 112 Kilo. Ja. Ist dir auch aufgefallen, dass wir, als wir noch vor 2 Jahren Podcasts aufgenommen haben, wir sind, glaube ich, faszinierende Wesen, während einer Pandemie, weil wir sind die einzigen Personen, die dünner geworden sind im Verlauf unserer Podcast-Zeit auch. Im Verlauf der Podcast-Zeit. Und im Verlauf des Pandemies hast du aber auf jeden Fall nicht zugelegt. Also ich, nicht, nee, nicht sichtbar. Stabil, ja. Genau. Also wir sind eigentlich die einzigen Personen, die aus dieser Zeit der letzten 3 Jahre rausgehen und sagen, wir sind dünner geworden. Also wir sind sozusagen... Die Ausnahmen. Ja, weißt du, wie viel Energie das kostet, eine Stunde in so ein Mikrofon zu brabbeln? Also ich bin komplett durchgespitzt. Ich bin auch durch, ja. Wahnsinn. Das ist nicht mal ironisch oder ein Witz. Ich schwitze tatsächlich wie ein fucking Tier. Es ist halt auch einfach wahnsinnig heiß. Es ist wahnsinnig heiß. Ja, über das Wetter reden wir nicht. Das gehört sich nicht. Psch. Nee, aber das ist ja auch die Aufnahmesituation. Deswegen werden wir ja, die ganzen Lampen hier, die sind halt so heiß. Und auch die Faulheit, dass wir noch mal zu irgendwelche Einspieler hatten, außer unseren Pauseneinspieler. Das haben wir echt lange nicht gemacht. Genau. Naja, aber wir produzieren mal wieder einen. Genau, nee, aber wir können noch was ankündigen, aber erst am Ende der Folge. Und Peter checkt noch seine Abhackliste. Wir haken noch ein paar Sachen ab. Wir gehen mal, also mehrere Kinder haben wir zur Welt gebracht. Wir haben Sommerkleider an. Du hast eine Kita-Gruppe hier jetzt im Tonstudio. Ja. Ja. Zu Vino sage ich Nino. Ich schon. Ja. Saturday Wife Beater. Als Musical oder was? Ja. Ja. Aber thematisiert dann häusliche Gewalt nur mit Gesang. Häusliche Gewalt mit Gesang. Ja, ja, okay. Genau. Stuhlgang hatte ich neulich. Ja. Finde ich gut. Ja. Mit Ghost Chat? Ohne Ghost Chat? Nee, Berge. Ich war neulich mal 3 Tage nicht kacken. Einfach nur mal zum Challenge Your Body. Don't hast du shit. Hast du dir vorgenommen? Nee, es war kein. Ich habe es einfach nicht getan. Okay. Und dann habe ich es mal wieder getan nach 3 Tagen. Und da war es faszinierend. Interessant, was da rauskommt. Was für Berge an. Ich finde es faszinierend, dass du auch weißt, wann du letztes Mal warst. Also, ich kann dir jetzt nicht sagen, wann ich letztes Mal war. Nee, das. Weil ich so häufig gehe. Also, ich bin halt. Wie oft am Tag scheißt du? Ich tue im Moment sogar. Also. Wie oft hast du jetzt schon geschissen, seit wir hier sitzen? Durchgängig eigentlich. Okay. Fährt immer raus. So eine, ja, ich bin eigentlich wie so eine. So eine lange. Kennst du diese Soft-Eis-Maschinen, wenn du einmal den Hebel aufmachst? Ja. So bin ich. Ja. Aber man riecht gar nichts. Gute Hose. Ja, Soft-Eis riecht ja auch nicht so. Also, wenn ein bisschen länger da ist, aber am Anfang muss er aber mit Salmonellen aufpassen. Ja. Ja. Cool. Okay. Jetzt noch ein kleiner Tipp gegen die Hitze. Also für, dass ihr durchhaltet. Ein Tipp. Mein Hausrezept. Grapefruit mit Sojasauce. Oder wie schwäbische Hausfrauen sagen, Grapefruit. Du willst doch nur, dass die Leute, die den Podcast jetzt hören, zu Hause eine Grapefruit. Nein, das ist im Ernst. Das ist mit Sojasauce. Kalt und erfrischend, Vitamine, Flüssigkeit, ja, braucht man bei Sojasauce Hitze und Salz. Du brauchst wirklich Salz. Ja, aber das schmeckt doch nicht. Das schmeckt hervorragend. Du willst, dass unsere ZuhörerInnen sich einen rauskotzen. Nee. Das ist doch eine Falle, die du... Nein, und das ist modern, jetzt süß und salzig. Das Honey, Mustard, Schokolade mit Meersalz, bla bla. Oui, ja. Chili-Schokolade. Du hast nicht im Ernst hier eine Grapefruit, die mit frisch gepresst auch. Wie der Schwarze. Oder im Kartönchen gekauft. Grapefruit. Hast du nee, frisch gepresst. Also ich kaufe die, lege die dann in den Kühlschrank und esse am, also wenn sie kalt sind. Du presst die presse ich dann Grapefruit auch aus? Genau. Die kommt dann in ein Glas. Also eine und Grapefruit. Und wie viel Sojasauce so tust du da rein? Oh. So ein Schnapsgläschen, sagen wir mal. Noch ein bisschen Pfeffer oben drauf. Alter, bist du... Bläh. Pfeffer? Spinnst du? Ja, so Tomatensaft würdest du ja auch mit Pfeffer trinken zum Beispiel. Nein. Pfeffer. Gut, Tomatensaft soll... Aber im Ernst, Grapefruit oder Grapefruit. Mit Sojasauce. Oder wie meine Mutter sagen würde... Alter, das ist doch wahnsinnig dickflüssig auch dann, wenn du diese Sojasauce... Nein. Dünne Sojasauce. Keine so eine schwere... cremige Soße, sondern diese dünne Kikkoman-Sojasauce, Standard-Sojasauce. Ja, in Flaschen einfach, wie ich sie im Supermarkt kaufen kann. Ein Schlückchen da rein. Ja. Grapefruit? Mit Sojasauce. Pampelmuse-Sojasauce. Ja. Gut, das ist der Sommertrink von Peter. Ich gebe euch auch einen Tipp. Wasser. Mit Sojasauce. Mit Sojasauce. Weil man braucht Salz, weil man schwitzt so viel aus und dann wird so viel Salz ausgetrieben aus deinem Körper, das kriegst du Kopfweh. Finde ich gut, ja. Also, es ist kein Witz. Salz ist gut, Flüssigkeit ist gut. Nichts gegen Salzen. Also wir sind beide große Heinz-Strunk-Fans. Man sollte niemals nachsalzen, weil das beleidigt das Küchenpersonal. Aber Salz an sich, da ist nichts gegen einzuwenden. Genau. Ja. Und die beste Form von Salz ist Sojasauce, finde ich. Das ist eine gute Art von Salz, ja. Ich mag auch die beste, also die beste Form von Salz, finde ich nach wie vor Salz. Ja. Also Kristallsalz. Ja, schon dieses Gröbere. Ja, dieses ganze von was 19 Cent kostet. Und in meinem Augen. Nee, dieses mit zugesetztem Jod da, das ist wieder Quatsch. Ganz normales Ja-Salz. Jopfer. Besser als Nein-Salz, ja. Nee, ich bin schon so ein fancy Meersalz-Typ so. Ja, so mit so einer Mühle auch. Ja. Und dann sind da noch irgendwelche Dinosaurier-Steine drin. Und nö, einfach nur Meersalz Globulis. In der Mühle. Auch nichts aus dem Himalaya oder so, einfach nur Meersalz. Aber ist besser. Okay, also Leute, viel Spaß damit. Pampelmuse, Sojasauce, der Siehste. Sommerdrink. Ah ja, Pampelmuse ist wir brauchen noch einen guten Namen dafür. Sowas wie irgendwas edgy muss ein bisschen sein. Und den Kotz. Ich würde ihn einfach den Kotz nennen. Ich dachte, ich fand dieses Vertriebskonzept von dem Schnaps Ficken ganz gut, weil wir kaufen das, weil es Ficken heißt. Ja, kleiner Feigling hat auch damit sehr viel schlechten Schnaps verkauft, muss man wirklich sagen. Ja, also genau. Mit diesem Schnaps. Und wir brauchen auch sowas wie vielleicht... ich würde Peter nennen. Also Nee, das muss krasser sein. Irgendwas wie Gesicht voll scheißen. Super Schnaps. Ne? Das ist ein Wellness-Trink. Du musst da ein ganz anderes Segment rein. Das ist kein Schnaps. Oder tust du da noch Alkohol dazu? Du nimmst ja nur eine Grapefruit. Ja, die coolen Kids machen noch einen Schluck Korn. Ja, aber das ist ja diese Mix-Sache. Aber du musst ja erstmal in diesem Healthy-Markt sein. Da, weißt du, du bist ja eher in diesem Smoothie-Markt. Okay, ja, da brauche ich da ist einen. Irgendwie so, da muss der Gesunde mit raus. Da muss True or Michael. Organic. Michael. Organic Fruit. Michael. Michael Bio. Einfach, der heißt Michael. Michael. Der Drink. Okay. Also macht euch mal einen Michael. Macht euch einen Michael. Dankt mir später, weil ihr abends keinen Kopfweh habt. Genau, und wenn ihr den mit Alkohol mixt, dann nennt ihn Michi. Genau. Noch eine kleine Ankündigung, bevor ihr euren Michi euch mixt. Peter und ich werden, und das eine Ankündigung unter Vorbehalt, weil es sehr warm, aber wir werden wahrscheinlich nächstes Wochenende 30 bis 40 Kilometer gehen. einfach nur. Und währenddessen wahrscheinlich ein paar Soundschnippes aufnehmen. Und das wird unsere Sommerspezialfolge. Wir nehmen eine 12-Stunden-Folge auf. Nee, wir machen zwischendurch ein paar Soundschnipsel. Ja, da müssen wir uns noch einigen. Ungeschnitten aneinander. Auf jeden Fall wird das unsere Sommer-Gute-Laune-Folge. Also irgendwann im Juli bekommt ihr wahrscheinlich von uns was richtig Besonderes. Aus Mallorca. Serviert. Serviert. Serviert. Serviette. Aus Mallorca. Mallorca. So. Mit einem L. Das heißt nämlich L auf Spanisch, der Buchstabe L. L. Ja. Doble L. Schöner Buchstabe. Doble L. Aber vergesst nicht das H. Wie heißt das auf Spanisch? Was? Wie heißt der Buchstabe H auf Spanisch? H. Schönes Wort. H. Weil die können ja, also die sprechen ja das H nicht aus. Ja. Das heißt nicht H. Ja, deswegen habe ich auch lange. H. Ich wollte mich jetzt auch nicht blamieren. Auf Französisch ähnlich Asch. Asch. Auf Französisch heißt er Asch. Asch. Oui, oui, oui. Asch. Also. Asch de H2. Asch de O. Freut euch auf die Sommerspezialfolge, wo wir wie ein Phönix aus der Asch wandern werden. Ja. Le Phönix del Asch. Und ansonsten redet nicht so viel über das Wetter. Guckt von uns aus die WM, EM. Aber wir reden nicht mit. Und Peter sagt euch jetzt noch allen, wirklich allen, weil ihr seid jetzt fertig mit dem Sex, dass er euch liebt. Das wird nämlich dann awkward. Danke für diesen Sex, den sie gerade gemacht haben, den ihr gerade gemacht habt. Wir sind per Du. Habt ihr gut gemacht. Das Gleiten der Geschlechtsorgane in andere Geschlechtsorgane hat eine Faszination in sich, glaube ich, keine Ahnung. Ich bin aus dem Alter raus. Ihr könnt ja mal Fotos davon schicken an jeanpaulprüm@schaumbad.tv. Dein Peter.